Das waren Erklärungen, wie der Kaffee entstand und so weiter. Das hatten diese Röstfirmen hatten das dabei gelegt, dass man auch Bescheid wusste, wo der Kaffee herkam und wie gut ihr Kaffee war. Da saß da auch, was das für eine Arbeit war. Und saß auch abgebildet, so rote Kaffeebohnen, wo, dass man wusste, wo es herkam. Konnte man sich ja sonst gar nicht denken. Wo.